Erster, das ist das Wort von Jahwe an den Propheten Jeremia. Es geht um andere Völker. Zweiter, Jahwe sprach über Ägypten. Es geht um die Armee von Pharao Necho, dem König von Ägypten. Nebukadrezar, der König von Babel, besiegte sie. Das war am Fluss Euphrat bei Karkemisch. Es war im vierten Jahr von König Joachim aus Juda. Dritter, macht Schilde und Waffen bereit. Geht in den Kampf. Vierter, spannt die Pferde an und steigt auf. Setzt eure Helme auf. Macht die Speere sauber. Zieht eure Rüstungen an. Fünfter, warum sehe ich sie fliehen? Sie weichen zurück. Ihre starken Männer sind erschrocken. Sie fliehen schnell und schauen nicht zurück. Überall ist Angst. Das sagt Jahwe. Sechster, der Schnelle wird nicht entkommen. Der Held wird nicht fliehen. Im Norden, am Fluss Euphrat, fallen sie hin. Siebter, wer stieg auf wie der Nil? Seine Wasser flossen wie große Ströme. Achtes, Ägypten stieg auf wie der Nil. Seine Wasser flossen wie Ströme. Ägypten sagte, ich will aufsteigen und das Land bedecken. Ich will Städte und ihre Bewohner zerstören. Neunter, kommt schnell, ihr Pferde. Fahrt schnell, ihr Wagen. Die starken Männer sollen ausziehen. Zehnter, dieser Tag kommt von Gott, dem Herrn der Armeen. Es ist ein Tag der Rache. Gott wird seine Feinde bestrafen. Das Schwert wird viele töten und genug haben. Jahwe wird im Norden, am Fluss Euphrat, viele Menschen töten. Elfter, geh nach Gilead und hol Balsam, du Jungfrau Ägypten. Du wirst viele Heilmittel versuchen. Aber es gibt keine Hilfe für dich. Zwölfter, die Völker hörten von deiner Schande. Die ganze Erde ist voll von deinem Klagen. Ein starker Mann fällt über den anderen. Sie fielen alle zusammen. Dreizehnter, Jahwe sprach zu Jeremia. Es ging um Nebukadrezar, den König von Babel. Er wollte Ägypten besiegen. Vierzehnter, sagt es in Ägypten und in Migdol. Sagt es in Nof und in Tachpanes. Macht euch bereit. Das Schwert hat schon viele in eurer Nähe getötet. Fünfzehnter, warum liegen deine starken Männer am Boden? Sie konnten nicht standhalten. Jahwe hat sie zu Fall gebracht. Sechzehnter, viele von ihnen fielen. Einer fiel über den anderen. Sie riefen, lasst uns zu unserem Volk gehen. Lasst uns in unser Heimatland zurückkehren. Wir müssen vor dem starken Schwert fliehen. Siebzehnter Mann wird Pharao, dem König von Ägypten, einen Namen geben. Er wird heißen, Untergang. Er hat die Zeit verpasst. Achtzehnter Jahwe, der König der Armeen, sagt, so wahr ich lebe. Er wird kommen wie der Berg Tabor unter den Bergen. Er wird kommen wie der Berg Karmel am Meer. Neunzehnter, pack deine Sachen für die Flucht, du Volk von Ägypten. Die Stadt Nuf wird leer sein. Sie wird brennen und niemand wird dort wohnen. Zwanzigstes, Ägypten ist wie eine schöne junge Kuh. Aber Feinde aus dem Norden greifen es an. Einundzwanzigster, die Soldaten, die Ägypten hat, sind stark. Aber auch sie drehen sich um und fliehen alle. Sie können nicht standhalten. Ein Tag des Unglücks ist für sie gekommen. Es ist die Zeit ihrer Bestrafung. 22. Ägyptens Stimme ist wie das Zischen einer Schlange, die wegläuft. Denn die Feinde kommen mit einer großen Armee. Sie greifen mit Äxten an, wie Holzfäller. 23. Sie werden Ägyptens Wald fällen, sagt Jahwe. Denn es sind sehr viele Feinde. Sie sind mehr als Heuschrecken. Niemand kann sie zählen. 24. Das Volk von Ägypten wurde besiegt. Es wurde der Macht eines Volkes aus dem Norden übergeben. 25. Jahwe, der Gott Israels, der Herr der Armeen, sagt, ich werde Amon von No bestrafen. Ich werde auch Pharao bestrafen. Und ich bestrafe alle, die ihm vertrauen. 26. Ich werde sie den Feinden geben, die sie töten wollen. Das sind Nebukadrezar, der König von Babel, und seine Diener. Danach wird Ägypten wieder bewohnt sein. Es wird wie früher sein, sagt Jahwe. 27. Aber sei mutig, mein Diener Jakob. Hab keine Angst, Israel. Ich werde dich aus einem fernen Land retten. Ich rette auch deine Kinder aus dem Land, wo sie gefangen sind. Jakob wird zurückkehren und in Ruhe leben. Er wird sicher sein und niemand wird ihn stören. 28. Sei mutig, mein Diener Jakob, sagt Jahwe. Denn ich bin mit dir. Ich werde alle Völker vernichten, zu denen ich dich geschickt habe. Aber dich werde ich nicht vernichten. Ich werde dich nur ein wenig bestrafen. Ich werde dich nicht ohne Strafe lassen,